Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Ein Abenteuerfeature von Viviane Koppelmann. Hier ist der Fuß von Armstrong. Neil, wir sehen dich, wie du die Leiter runterkommst, sagt Houston. Wir schreiben das Jahr 1969. Es ist der 21. Juli, 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Normalerweise schlafen die meisten Menschen um diese Uhrzeit längst tief und fest. Doch es ist eine ganz besondere Nacht. Sieh doch nur, Fritz. Der geht tatsächlich die Leiter runter, als wäre das ganz normal. Ich sag's euch, damit bricht ein neues Zeitalter an. Schon bald fliegen wir alle zum Mond, als wär's eine Reise nach Italien. Gemeinsam mit seinen Kollegen Edwin, genannt Buzz Aldrin, und Michael Collins, ist der amerikanische Astronaut Neil Armstrong am 16. Juli 1969 in dem US-Raumschiff Columbia der Apollo 11 Raumfahrtmission gestartet. Das Ziel: der Mond. Vier Tage später, am 20. Juli um 21.17 Uhr mitteleuropäischer Zeit, setzt die Raumlandefähre Eagle auf der Mondoberfläche auf. Sechs Stunden nach der Landung geschieht das, worauf alle hingefiebert haben. Neil Armstrong betritt als erster Mensch die Mondoberfläche. Dies ist der bislang bedeutendste Moment in der Geschichte der Raumfahrt. Für diesen einen Moment haben mehr als 400.000 Menschen 8 Jahre lang gearbeitet. Das ist ein Ding. Wer hätte das für möglich gehalten? Ich habe gelesen, dass die da sogar Städte bauen wollen. In 20 Jahren leben die Menschen auf dem Mond, als wäre es in Recklinghausen. Wenn ich mal groß bin, will ich das auch machen. Astronaut sein. Wunderbar, Thomas. Dann kommst du deine alte Mutter aber auch mit der Rakete manchmal besuchen, ja? Aber nur, wenn du mir einen Kuchen backst. Ja, in Ordnung. Jetzt kommt der Fuß. Der Fuß, mit dem er zuerst auf den Mond treten soll. Es ist fast wie Puder, sagt er. Also ein sehr, sehr feiner Sand auf dem Mond. Er hält sich mit der linken Hand noch an der Leiter fest. Ein kleiner Schritt noch. Knapp 700 Millionen Fernsehzuschauer weltweit werden Zeugen dieser ersten Direktübertragung vom Mond. Unter ihnen befindet sich auch der damals 11-jährige Thomas Reiter. Dass er später einmal erster deutscher Astronaut und späterer Direktor der bemannten Raumfahrt der ESA, der European Space Agency, wird, davon ahnt er jetzt noch nichts. Gebannt schaut er gemeinsam mit seinen Eltern den beiden Astronauten zu. Also mein Vater, der hatte mich in der Nacht geweckt. Das hatten wir so vereinbart. Natürlich war die Spannung groß. 1969, nee, ich weck dich. Und wir gehen dann auch zum Nachbarn, weil die hatten einen Farbfernseher. Das waren die ersten so im ganzen Bereich, die einen Farbfernseher zu Hause hatten. Also sind wir dann da mitten in der Nacht rüber zu unseren Nachbarn und haben dann tatsächlich das beobachtet, als Neil Armstrong dann ausgestiegen ist und diese berühmten Worte gesprochen hat. Und ich kann mich da eben noch sehr gut dran erinnern, weil diese Vorstellung, dass jemand wirklich mit seinen eigenen Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers steht, das war für mich einfach überwältigend. Das ist es heute noch. Das hat mich von dieser Zeit an nicht mehr losgelassen. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Es ist aber auch das Ende eines jahrelangen Wettstreits der Amerikaner gegen die Sowjets um die Vorherrschaft im Weltraum. darum, wer zuerst den Fuß auf einen anderen Himmelskörper außerhalb der Erde setzt. Dabei ist der Traum, das Weltall zu erkunden, fast so alt wie die Menschheit selbst. Schon vor über 5000 Jahren beschäftigten sich die Menschen mit der Astronomie, der Sternkunde. Die Babylonier gelten als Erste, die ihre Beobachtungen über die Sterne auf Steinplatten festhielten. Auch die alten Ägypter und Griechen interessierten sich für die Sterne. Allerdings dachte man vor 2000 Jahren noch, dass die Erde eine Scheibe sei, das Meer der Anfang vom Ende und die Sonne sich um die Erde drehte. Erst bekannte Astronomen wie Aristoteles, Ptolemäus, Kopernikus, Kepler und Galileo Galilei widerlegten diese Theorien schließlich. Mit Hilfe Galileis wurde die Astronomie schließlich zu einer exakteren Wissenschaft. Er baute 1609 erstmals ein Linsenfernrohr, mit dem er ins Weltall blicken konnte. Doch als er von den neu entdeckten Himmelskörpern berichtete, reagierten die Menschen nicht sonderlich gut darauf. Die Erde ist eine Kugel und bewegt sich um die Sonne, gemeinsam mit weiteren Planeten und Sternen. Nicht die Erde, sondern die Sonne ist der Mittelpunkt dieses Systems. Galileis Theorien und seine Veröffentlichungen darüber wurden von der damals mächtigen katholischen Kirche kurzerhand verboten, weil sie angeblich der Heiligen Schrift widersprachen. Ketzerei! In den Kerker mit ihm! Von da an hatte er zeitlebens Arbeitsverbot, saß kurze Zeit im Gefängnis und stand später unter Hausarrest. Erst viele Jahre nach seinem Tod wurden seine Erkenntnisse als wahr anerkannt. Und sie bewegt sich doch! Angeregt von dem neuen Wissen träumten bald Dichter und Gelehrte davon, diese fernen und unbekannten Welten zu erkunden. Der Mond war dabei oft das Reiseziel solcher Fantasien. Einmal, weil er für uns so groß erscheint, aber auch, weil man mit bloßem Auge auf seiner Oberfläche Gebiete erblickt, die man für Land und Seen halten kann. Doch was genau sind der Mond und der Weltraum eigentlich? Der Weltraum, auch Weltall, Kosmos, Universum oder All genannt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Universum vor 13,7 Milliarden Jahren durch den sogenannten Urknall entstand und noch 1 Billion Jahre existieren wird. Der berühmte Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein fand heraus: Die Zeit begann gleichzeitig mit dem Raum, der Materie und der Energie nach dem Urknall zu existieren und läuft seitdem unaufhörlich weiter. Materie und Energie sind laut Einstein nahezu das Gleiche und eines kann in das andere umgewandelt werden. Materie können wir übrigens sehen. Daraus haben sich nach dem Urknall Sterne und Planeten geformt. Sterne. Sie bilden weitläufige Strukturen im Weltall aus. Dabei wird zwischen gigantischen Sternansammlungen, die wir Galaxien nennen, und kleinen Sonnensystemen unterschieden. In jedem Sonnensystem steht ein Stern im Mittelpunkt und zahllose kleinere Himmelskörper umkreisen ihn. Planeten, Asteroiden, Kometen und vieles mehr. Das gilt auch für unser eigenes Sonnensystem. Alle Sterne, die wir mit bloßem Auge sehen können, gehören auch unserer Galaxie an. Sterne sind sogenannte selbstleuchtende Himmelskörper. Sie strahlen aus sich selbst. Der zur Erde nächste Stern ist unsere Sonne. Sie strahlt hell und heiß, das merken wir besonders im Sommer. Würden wir uns ihrer Oberfläche nähern, müssten wir über 5000 Grad Hitze ertragen können. Planeten sind Himmelskörper, die nicht selbst leuchten und um einen Stern kreisen. Der uns bekannteste Planet ist die Erde, aber es sind derzeit insgesamt 8 Planeten bekannt, die um unsere Sonne kreisen. Merkur, Venus, Erde und Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Pluto galt bis 2006 als der 9. Planet unseres Sonnensystems, zählt aber mittlerweile nicht mehr zu den Planeten, sondern zu den sogenannten Zwergplaneten. Asteroiden sind kleinere, planetenähnliche, meist nicht runde Himmelskörper, die sich um die Sonne bewegen. Die meisten Asteroiden kreisen zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter um die Sonne. Diesen Raum bezeichnet man auch als Asteroidengürtel. Asteroiden sind uralt. Sie stammen aus der Entstehungsphase des Sonnensystems. Über 700.000 Asteroiden hat man bisher gezählt, aber es dürften noch viel mehr sein. Manchmal kommt ein Asteroid auf seiner Umlaufbahn der Erde gefährlich nah. Und wenn er mit der Erde zusammenstößt, dann verglüht er meistens als Sternschnuppe in der Atmosphäre. Das sehen wir dann am Nachthimmel, machen dann die Augen zu und wünschen uns was. Unsere eigene Galaxie wird auch Milchstraße oder Galaxis genannt und besteht aus ca. 300 Milliarden Sternen. Unsere Sonne umkreist das Zentrum der Milchstraße in einem Abstand von 25.000 bis 28.000 Lichtjahren. Um einmal um das Zentrum zu kreisen, benötigt sie 220 bis 240 Millionen Jahre. Und dann gibt es ja auch noch die Monde. Ein Mond ist ein Himmelskörper, der einen Planeten oder Asteroiden umkreist. Fast alle Planeten unseres Sonnensystems haben einen oder mehrere Monde. Noch vor mehr als 4 Milliarden Jahren hatte die Erde keinen Mond und zog alleine ihre Bahn um die Sonne. Zu dieser Zeit gab es auf der Erde weder Meere noch Kontinente, Pflanzen oder Tiere. Die Erde war nur ein runder Gesteinsbrocken, glühend heiß und nur von einer hauchdünnen Schicht erstarrten Gesteins eingehüllt. Unglaublich, aber wahr. Forscher gehen davon aus, dass der Mond bei einem gigantischen Planetenunfall aus der Erde entstanden ist. Ein riesiger Meteorit von der Größe des Planeten Mars kreuzte die Erdbahn. Im Vergleich zur Erde ist der Mars ungefähr halb so groß. Niemand kann heute sagen, woher diese Steinkugel kam, aber sie streifte unsere Erde wie eine Billardkugel die andere. Bei ihrem Aufprall schlug sie ein gewaltiges Loch in die Erdoberfläche und schleuderte dabei massenhaft glühendes Gestein ins Weltall. Der glühende Staub und das heiße Gestein schwebten nun um die Erde herum und kühlten langsam ab. Man muss sich das wie eine riesige, heiße Wolke aus Materie, Staub und Gestein vorstellen, die von der Schwerkraft der Erde festgehalten wurden. Diese Wolke zog sich langsam zusammen. Die Staubkörnchen und Steine rückten dabei immer näher aneinander und verschmolzen. Schließlich entstand aus dieser sich immer fester zusammenziehenden Wolke eine feste Kugel, auf der man mit einem Raumschiff landen kann. Der Mond. Das Loch, das bei diesem Unfall auf der Erdoberfläche entstand, gibt es auch heute noch. Allerdings ist es nicht zu sehen, denn heute wird es von dem größten Meer der Erde bedeckt, dem Pazifischen Ozean. Der Erdmond ist der einzige erdferne Himmelskörper, auf dem jemals Menschen tatsächlich gelandet sind. Der erste Besucher auf dem Mond war 1959 die sowjetische Raumsonde Luna 2. 10 Jahre später, am 20. Juli 1969, setzte dann der US-Astronaut Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond. Es war ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Doch bis es dazu kommen konnte, musste viel geschehen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Chinesen vor rund 1000 Jahren erste raketenähnliche Geschosse gebaut haben. Sie verwendeten mit Schwarzpulver gefüllte Bambusrohre als Bogengeschosse. Diese Waffen wurden von der Mongolei über Arabien bis nach Europa verbreitet. Die erste funktionstüchtige Rakete baute der Amerikaner Robert Goddard, allerdings erst 1912. Sie flog nur 2,5 Sekunden lang, kam 14 Meter hoch und 50 Meter weit. Goddard wurde damals von seinen Landsleuten für seine Theorien und Experimente ausgelacht. Dabei war er es, der erkannte, dass flüssiger Treibstoff für Raketen sinnvoller ist als Schießpulver. Es ist schwer zu sagen, was unmöglich ist. Denn der Traum von gestern ist die Hoffnung von heute und die Wirklichkeit von morgen. Fast zeitgleich fand auch der russische Physiker und Raketenforscher Konstantin Tsiolkovsky heraus, dass flüssiger Treibstoff der bessere Kraftstoff für Raketen ist, ohne von Goddards Erkenntnissen zu wissen. Allerdings wurden auch seine Forschungsergebnisse zunächst ignoriert. Ja, es stimmt. Die Erde ist die Wiege der Menschheit. Aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten. Der deutsche Hermann Obert gilt zusammen mit Goddard und Tsiolkovsky als Vordenker und Pionier der Raumfahrt. Er hatte Anfang der 1920er Jahre als erster Ingenieur überhaupt den Bau von Weltraumraketen durchgerechnet und Konstruktionspläne entwickelt. Dies war der theoretische Beweis, dass es Menschen möglich ist, ins All zu fliegen. Es ist auf der Welt nichts unmöglich. Man muss nur die Mittel entdecken, mit denen es sich durchführen lässt. Der deutsche Filmregisseur Fritz Lang hatte Oberts Buch gelesen und den Wissenschaftler 1928 eingeladen, ihn bei den Dreharbeiten zu »Die Frau im Mond« zu beraten. Fritz Lang prägte die Raumfahrt übrigens maßgeblich, als er für seinen Film den Countdown erfand. Bis heute wird dieser bei jedem Start einer Rakete angewendet. Als ich das Abheben der Rakete drehte, sagte ich, wenn ich 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 zähle, weiß das Publikum nicht, wann es losgeht. Aber wenn ich rückwärts zähle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dann verstehen Sie. Anfang der 1930er Jahre traf Hermann Obert auf den jungen Werner von Braun. Der hatte gerade sein Diplom als Ingenieur für Mechanik erhalten und begann nun unter der Anleitung Oberts an Raketen zu forschen. Erzählen Sie mir nicht, dass die Menschheit dort nicht hingehört. Die Menschheit gehört dorthin, wo immer sie auch hingehen will. Es dauerte nicht lange, bis Werner von Braun ein führender Forscher wurde und auch das Militär seiner Arbeit Aufmerksamkeit schenkte. Die geheime Entwicklung von Raketen wurde fortan vom deutschen Heer finanziert. Doch nicht Weltraumflüge standen im Interesse des Militärs, sondern die Entwicklung einer modernen Waffe. Erste Erfolge machte 1942 ein Raketenprototyp, der eine Gipfelhöhe von knapp 100 Kilometern erreichte. Die Rakete Aggregat 4 oder A4 war damit das erste von Menschen geschaffene Objekt im Weltraum. Die in Peenemünde an der Ostsee entwickelte Rakete A4 wurde schließlich umbenannt in V2-Rakete. Das steht für Vergeltungsrakete 2. Während des Zweiten Weltkrieges schossen die Nazis mit diesen Raketen Bomben auf feindliche Stellungen in Belgien, Frankreich und über den Ärmelkanal bis nach England. Viele tausende Zivilisten kamen durch diese Angriffe zu Tode, genau wie die Zwangsarbeiter, die diese Waffen unter schrecklichen Bedingungen für das deutsche Militär bauen mussten. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges möchten die beiden Siegermächte USA und die Sowjetunion die begabten Raketeningenieure in ihre Reihen holen. Werner von Braun und viele seiner Kollegen begaben sich gezielt in amerikanische Gefangenschaft, weil sie sich eine mildere Strafe und bessere Chancen für ihre künftige Arbeit versprachen. Insgesamt etwa 3.500 deutsche Facharbeiter kamen in russische Gefangenschaft und arbeiteten fortan an deren Raumfahrtforschungsprogramm. Noch während des Zweiten Weltkrieges hatten die Westmächte, USA, Großbritannien und Frankreich, gemeinsam mit der Ostmacht, Sowjetunion, als Verbündete gegen Hitler-Deutschland gekämpft. Aber schon bald nach Ende des Krieges zerfiel dieses Bündnis. Es entstand eine unüberwindbare Feindschaft zwischen der kapitalistischen Demokratie der USA und dem kommunistischen Regime der Sowjetunion und stürzte diese beiden Supermächte in eine fast 50 Jahre anhaltende Zeit des sogenannten Kalten Krieges. Es wurde zwar nicht gegeneinander gekämpft, aber es herrschte auch kein Frieden. Die Raumfahrt bekam nun in diesem Kalten Krieg eine starke Bedeutung. Und zunächst sah es ganz so aus, als hätten die Sowjets die Nase vorn. Das sowjetische Pendant zu dem deutschen Raketeningenieur Werner von Braun hieß Sergei Koroljow, das Phantom. Bis zu seinem Tod im Jahr 1966 war er im Westen praktisch unbekannt. Anfang 1954 baute Koroljow mit seinem Team erste Raketen, die über 100 Kilometer hoch und hunderte Kilometer weit fliegen konnten. Bis 1957 entwickelten sie die R-7-Rakete, den Vorläufer der späteren Sojus-Rakete. Auch heute noch, mehr als 60 Jahre später, werden diese Raketen in leicht abgewandelter Form für Weltraumflüge verwendet. Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder. Damit die Amerikaner von den sowjetischen Raketenexperimenten garantiert nichts mitbekamen, wurde ein Testgelände in der entlegenen kasachischen Steppe gebaut. In Baikonur, auch liebevoll das Sternenstädtchen genannt. Am 4. Oktober 1957 gelang es Koroljow und seinem Team, den ersten künstlichen Erdsatelliten erfolgreich ins All zu befördern. Sputnik 1. 80 Kilo schwer und etwa so groß wie ein Basketball. In seinem Innern ein Radiosender. Schon mit einem einfachen Radio konnte man die Pieptöne aus dem Weltraum empfangen. Mit diesem Ereignis hatte das Raumfahrtzeitalter begonnen. Niemand hatte damals damit gerechnet, dass es der rückschrittlichen, von Mangelwirtschaft gebeutelten UdSSR als ersten gelingen würde, einen funktionsfähigen Satelliten in den Weltraum zu bringen. Ganze 92 Tage verblieb Sputnik im All und glitt durch die Erdumlaufbahn, die auch Orbit genannt wird, bis er beim Eintreten in die Erdatmosphäre schließlich verglühte. Douglas Edwards reporting. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite. Die Amerikaner trifft diese Errungenschaft des Erzfeindes zutiefst. Sie sind nicht die Ersten im All. Deshalb spricht man auch heute noch vom Sputnik-Schock. Von diesem Moment an wird die Raumfahrt in den USA mit allen Kräften gefördert. Doch schon einen Monat später folgt der nächste Schock. Am 3. November 1957 starten die Sowjets Sputnik 2. Mit an Bord reist erstmals eine Hündin. Sie trägt den Namen Laika und ist das erste Lebewesen, das ins Weltall geschickt wird. Nur 90 Tage nach dem Sputnik-Start erhalten Werner von Braun und sein Team den Auftrag, einen amerikanischen Satelliten zu entwickeln und in den Weltraum zu befördern. Sie machen sich sofort an die Arbeit. 1958 wird die National Aeronautics and Space Administration, die NASA, gegründet. Mit rund 8000 Mitarbeitern nimmt die Behörde am 1. Oktober ihre Arbeit auf. Fast 3,5 Jahre nach Laikas Ausflug ins All, der nächste Schock für die Amerikaner. Von Baikonur wird mit dem Vostok 1 Raumschiff der erste Mensch ins Weltall geschickt. Am 12. April 1961 umrundet der Russe Juri Gagarin in 108 Minuten einmal die Erde und kehrt wohlbehalten zurück. Совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагарином над нашей планетой. Jetzt sieht es ganz so aus, als wären die Sowjets nicht mehr einzuholen. Nur 6 Wochen, nachdem Juri Gagarin durchs All geflogen ist, wird John F. Kennedy neuer Präsident der USA. In einer Rede am 25. Mai 1961 macht er eine äußerst optimistische Ankündigung. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ich glaube, diese Nation sollte sich dem Ziel verschreiben, vor dem Ende dieses Jahrzehnts Menschen auf dem Mond zu landen und sie sicher wieder zurück zur Erde zu bringen. Wir bei der NASA waren eigentlich Anfänger. Wir hatten gerade einmal einen kurzen 20-minütigen Flug geschafft. Sam Shepard flog 100 Kilometer hoch und landete dann wieder im Ozean. Und jetzt gab uns der Präsident das Ziel vor, zum Mond zu fliegen. Der Sprung von einem 20-Minuten-Hüpfer bis zum Flug zum Mond war etwas Unglaubliches. Die Herausforderung war gewaltig. Schätzungsweise 400.000 Menschen arbeiten direkt oder indirekt für das Apollo-Programm. Etwa 20.000 Firmen und Institute, Universitäten und Privatleute sind beteiligt. Es scheint ganz so, als hätte sich die ganze Nation diesem ehrgeizigen Ziel verschrieben. Der NASA stehen zeitweise über 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr zur Verfügung. Aber das Geld geht nicht allein in die Raumfahrt. Zugleich macht in den 1960er Jahren die USA in fast allen Bereichen von Forschung, Technik und Bildung einen riesigen Sprung nach vorn und holt so ihren Abstand zur vermeintlich stärkeren UdSSR rasant wieder auf. Als dann 1966 der geniale russische Raketenkonstrukteur Sergei Koroljow plötzlich verstirbt, verlieren die Sowjets mit ihm auch das Wissen und Können, das für die bisherigen Raumfahrterfolge der UdSSR verantwortlich war. In den folgenden Jahren können die sowjetischen Raumfahrtentwickler an die vorherigen Erfolge nicht mehr anknüpfen. In den USA allerdings herrscht große Unsicherheit darüber, wie weit die Sowjets technisch wirklich sind. Aufnahmen von Spionagesatelliten zeigen ihnen eine große Rakete in Baikonur. Und so drängt man bei der NASA darauf, selbst Menschen ins All zu schicken, und zwar so schnell wie möglich. Dann, im Dezember 1968, ist es endlich soweit. Apollo 8 startet mit 3 Astronauten an Bord Richtung Mond. Sie fliegen einige Male um den Mond herum und kehren dann wieder zur Erde zurück. Zum ersten Mal werden Bilder vom Mond im Fernsehen gezeigt. We close with good night, good luck, a merry Christmas, and God bless all of you. Zum ersten Mal sehen Menschen die Erde als kleine blaue Kugel im riesigen schwarzen Weltall. Doch schon 7 Monate später, am 20. Juli 1969, geraten die Helden der Mondumrundung in Vergessenheit, als nämlich der Astronaut Neil Alden Armstrong als erster Mensch den Mond betritt. Schon als Kind träumt Neil Armstrong vom Fliegen. Geboren wird er am 5. August 1930 in Wapakoneta, einer Stadt im amerikanischen Bundesstaat Ohio. Er hat einen Bruder und eine Schwester und ist als Kind bei den Pfadfindern. Mit 6 Jahren fliegt er zum ersten Mal in einem Flugzeug und will von da an Pilot werden. Und tatsächlich, schon mit 16 Jahren erwirbt er seine Pilotenlizenz. Im Keller seines Elternhauses experimentiert er mit Flugzeugmodellen und einem selbstgebauten Windkanal. Das Fliegen ist sein Leben. Und seine Eltern legen ihm keine Steine in den Weg. Meine Eltern waren sehr entgegenkommend. Sie erlaubten mir, meinen eigenen Interessen zu folgen. Und ich bin ihnen für immer dankbar, dass sie mir diese Freiheit gegeben haben. Sie schrieben mir nie vor, welchen Weg ich einzuschlagen hätte. Armstrong geht seinen Weg, als er nach der High School 1947 ein Studium der Luftfahrttechnik an der Purdue-Universität beginnt. 1949 bis 1952 zieht ihn die Navy zum Militärdienst ein. Dort wird er zum Kampfpiloten ausgebildet und wird zu zahlreichen Einsätzen in den Koreakrieg entsandt. Die Gefahren in einem Krieg sind ungeheuerlich groß. Und ich muss sagen, sie waren größer als die während meiner Apollo-Mission. Diese Gefahren haben etwas Gutes und etwas Schlechtes. Das Schlechte ist, du verlierst Kameraden und das ist schmerzhaft. Die gute Seite ist, du gehst sehr starke Bindungen mit überlebenden Kameraden ein. Sie halten ein Leben lang und das ist sehr viel wert. Nach Abschluss seines Studiums 1955 erhält Armstrong eine Anstellung als Testpilot bei der NACA, einem Vorläufer der NASA. Die Aufgabe eines Testpiloten ist es, Probleme zu lösen. Er muss sie während der Testflüge erkennen und helfen, Lösungen für die Probleme zu finden. In dem Job arbeitet man immer mit dem Unbekannten. Mich hat das fasziniert. Und ich liebte es, zur Lösung von Problemen beizutragen. Armstrong ist erst wenige Tage Testpilot. Da wird er zusammen mit dem Piloten Stan Butchert zu einem Testflug mit einem modifizierten Bomber B-29 beordert. Die B-29 mit ihren 4 Propellern trägt unter ihrem Bauch eine Rakete, die zum Test mit einem Fallschirm abgeworfen werden soll. Sie steigen bis auf 9000 Kilometer in die Höhe. Alles läuft nach Plan. Doch dann... Plötzlich hatten wir ein Problem mit dem 4. Propeller. Er lief uns weg. Das heißt, er drehte immer schneller und schneller und schneller. Null! Er wird explodieren! Ich weiß! Die 2 Piloten haben ein Problem. Mit der Rakete unter dem Bauch des Flugzeugs können sie nicht landen. Entweder wir drosseln die Geschwindigkeit und hoffen, dass der Propeller langsamer wird, oder wir fliegen schneller, um die Rakete loszuwerden. Sie beschließen, die Rakete loszuwerden. Doch dafür müssen sie schneller fliegen. Mit dem kaputten 4. Propeller ein Problem. Wir müssen die Maschine auf 210 Meilen pro Stunde bringen. Sturzflug. Roger. Sturzflug eingeleitet. 190. 195. 200. 205. 210. Jetzt! Wir lösten die Rakete aus ihrer Verankerung. Sie fiel. Und fast gleichzeitig hörten wir einen lauten Knall. Der 4. Propeller war explodiert. Und seine Propellerblätter schlugen ein in den 3. Propeller. Durchschlugen ein Steuerkabel. Und beschädigten dann den 2. Propeller. Wir hatten nur noch einen Propeller zum Flug. Was ist mit deiner Steuerung? Alles in Ordnung. Gott sei Dank, alles okay. Wir brauchen einen Landeplatz. Der See. Glücklicherweise hatten wir genug Höhe und einen ausgetrockneten See, wo wir im langsamen Gleitflug sicher landeten. Als wir ausstiegen und uns den Schaden ansahen, bemerkten wir, dass mein starkes Steuerungskabel ebenfalls fast durchtrennt war. Nur noch 2 kleine Faserstränge waren intakt. Glück gehabt. Ja. Glück braucht Neil Armstrong noch einige Male während der Vorbereitungen zu seinem großen Raumfahrtabenteuer. Endlich, am 17. September 1962 ist es soweit. Armstrong wird mit 8 anderen zukünftigen Raumfahrern für das Gemini-Raumfahrtprogramm nominiert. Doch erst am 16. März 1966 fliegt er mit der Gemini-8-Mission erstmals in den Weltraum. Armstrong ist einer der wenigen Astronauten, denen die NASA bereits beim ersten Raumflug ein Kommando überträgt. Weil er relativ lang im Gemini-Programm eingebunden ist, gehört er nicht zu den 6 Kommandanten, die für die ersten Apollo-Flüge nominiert wurden. Deshalb beginnt im Januar 1967 die Mission Apollo 1 ohne ihn. Dann passiert das Unglück. Bei einem Test zum Start von Apollo 1 bricht auf der Startrampe ein Feuer aus. Die 3 Astronauten kommen dabei ums Leben. Es war eine Tragödie und wir brauchten lange, um uns davon zu erholen. Wir hatten ein unsicheres Weltraumfahrzeug. Wir mussten es komplett überarbeiten und neu bauen. Und das bedeutete 2 Jahre Verzögerung für das Projekt. Mehrere Probe- und Testflüge folgen, um so einen schlimmen Unfall künftig zu vermeiden. Aber in jedem Unglück liegt doch etwas Gutes. Jetzt hatten wir 2 Jahre Zeit, das Schiff komplett zu verbessern. Nicht nur den Brandschutz zu verbessern, sondern die Qualität jedes einzelnen Systems. Wir hatten viel Zeit im Rennen um den Mond verloren. Es waren nur noch 4 Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts. Dass Armstrong schließlich Kommandant der Apollo 11-Mission wird, ist letztendlich Glück. Und Neil Armstrong freut sich über die Chance, die er bekommt. Als ich gefragt wurde, ob ich bereit wäre für die Mondlandung, dachte ich, nun, es wäre schön, noch 1 Monat Zeit zu haben. Aber wir waren ja mitten in einem Rennen, mitten in einem Wettstreit. Und ich sagte, wir sind bereit. Ich wusste, wir hatten eine 90-prozentige Chance, sicher zur Erde zurückzukommen. Aber die Chance, auf dem Mond landen zu können, schätzte ich 50-50 ein. Da gab es so viele Unbekannte, die man mit einbeziehen musste, um das Lunar-Modul auf den Mond zu setzen. Wir hätten irgendetwas nicht bedacht haben können. Aber man akzeptiert ein gewisses Risiko. Es muss nur stets im richtigen Verhältnis stehen zur Größe des Erfolges. Ich glaube, wir fliegen zum Mond, weil es in der Natur des Menschen liegt, sich Herausforderungen zu stellen. Im Jahr 1969 ist es schließlich soweit. Apollo 11 geht an den Start. Die ersten Vorbereitungen für das Mondlandeunternehmen beginnen im Januar 1969. Am 19. Januar treffen die ersten Bauteile des Raumschiffs auf dem Montagegelände von Cape Kennedy ein. Am 27. März gibt die NASA den 16. Juli als Starttermin bekannt. Auch die Namen der Raumfähre und des Mutterschiffs werden bald mitgeteilt. Eagle, also Adler, und Columbia. Der Adler findet sich auch in dem Emblem der Apollo-11-Mission wieder. Ein Adler mit einem Olivenzweig in seinen Klauen landet auf dem Mond. Im Hintergrund eine blaue Kugel, die Erde. Jede Mission hat übrigens ihr eigenes Symbol. Das Emblem soll kraftvoll und friedlich zugleich wirken. Um eine dreiköpfige Besatzung mit allen Instrumenten und dem notwendigen Treibstoff auf den Mond schießen zu können, war die aufwendige und kostspielige Entwicklung einer riesigen Trägerrakete notwendig. Die Saturn V ist das Ergebnis fast 10-jähriger Anstrengungen. Sie wird hauptsächlich von deutschen Technikern unter der Leitung von Werner von Braun, eigens für das Apollo-Programm der NASA, entwickelt. Die Saturn besteht aus 3 Einzelraketen, die übereinander zusammengesteckt werden, eine sogenannte 3-Stufen-Rakete. Sie ist bis heute die größte Rakete, die jemals gebaut wurde, mit einer Gesamthöhe von 110,5 Metern und einem Gesamtgewicht von 2.900 Tonnen. Im Vergleich, das eigentliche Raumschiff, die Columbia, hat nur eine Höhe von ca. 10 Metern. Der Fuß der Rakete macht dabei die 1. Stufe aus. Sie hat eine Höhe von 42 Metern und einen Durchmesser von 10 Metern. Ihr einziger Inhalt ist Treibstoff. 640.000 Liter flüssiges Kerosin und 148.000 Liter flüssiger Sauerstoff in übereinanderliegenden Tanks. Die 5 Triebwerke der 1. Stufe bringen die Rakete schnell auf eine hohe Geschwindigkeit. 36 Sekunden nach dem Start hat die Saturn mit 1200 Kilometern pro Stunde bereits Schallgeschwindigkeit. Und nach 160 Sekunden beträgt ihr Tempo ca. 10.000 Kilometer pro Stunde. Das ist aber auch schon das Ende der 1. Stufe. Die 2000 Tonnen Treibstoff sind nach nur 160 Sekunden aufgebraucht. Die leere Hülle mit ihren Triebwerken wird abgesprengt und verglüht in der Atmosphäre. Auch die 2. und 3. Stufe der Rakete sind prall gefüllt mit Treibstoff. Ihre Zündung bringt die Rakete in den Weltraum und in eine stabile Umlaufbahn um die Erde, auch Orbit genannt. Die zweite Stufe wird bereits nach 6 Minuten und 30 Sekunden abgesprengt. Hinter der Verkleidung der dritten Stufe befindet sich die Mondlandefähre Eagle mit zusammengeklappten Beinen. Die Eagle wird auch Luna-Modul, auch LAM genannt. Sie hat eine besondere Mission. Sie soll die beiden Astronauten Armstrong und Aldrin auf die Mondoberfläche und zurück zum Raumschiff Columbia bringen. Nachdem die Landefähre herausgezogen wurde, wird die dritte Stufe abgetrennt und verliert sich in die endlosen Weiten des Weltraums. Über der dritten Raketenstufe befindet sich das eigentliche Raumschiff, die Raumkapsel Columbia. Sie besteht aus zwei Teilen, das Kommandomodul und das Servicemodul. Abgesehen von der Zeit der Mondlandung ist dies der alleinige Aufenthaltsort der drei Astronauten während der gesamten Mission. Die Kommandokapsel der Columbia ist der einzige Teil des Raumschiffs, der zur Erde zurückgeführt wird. 16. Juli 1969. Über 1 Million Schaulustige haben sich am Cape Kennedy in Florida eingefunden, um den Start der Apollo-11-Mission mitzuerleben. Über 700 Millionen Fernsehzuschauer in aller Welt erleben den Countdown für Apollo 11 live mit. Wenige Stunden vor dem Start der Apollo-11-Mission werden die Tanks der Trägerrakete mit ca. 3,5 Millionen Liter Treibstoff gefüllt. Der Abflug naht. T-minus 1 Minute 35 Sekunden für den Start der Apollo-Mission, die die ersten Menschen auf dem Mond landen soll. Jack King, Beauftragter für öffentliche Angelegenheiten des Kennedy Space Center, dient als Kommentator der Apollo-11-Mission und setzt das Fernsehpublikum während der gesamten Zeit detailliert in Kenntnis, was gerade geschieht. Noch 1 Minute 25 Sekunden. Unser Bordstatus zeigt an, dass die dritte Stufe vollständig unter Druck gesetzt wurde. 13.55 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die letzte Minute vor dem Start bricht an. Als der Countdown beginnt, werden die Zahlen eingeblendet und die Zuschauer erleben hautnah, wie die Spannung steigt. T minus 60 Sekunden. 55 Sekunden. Neil Armstrong hat gerade berichtet, das war ein echt glatter Countdown. Energieübertragung abgeschlossen. Wir sind jetzt auf interne Kraft mit der Trägerrakete. 40 Sekunden bis zum Apollo 11 Raketenstart. Die Astronauten berichten, es fühlt sich gut an. Wie sich der Start in einer Rakete genau anfühlt, kann uns Thomas Reiter berichten, denn er ist zweimal ins Weltall geflogen. Zunächst mal, wenn man in die Rakete einsteigt, das ist so ein besonderer Moment. Man wird dann von so einer kleinen Gruppe zu der Rakete hingebracht. Und wenn man da hinkommt, ja, dann kommen da so an der Seite der Rakete so Nebelschwaden runter von diesem extrem kalten, flüssigen Sauerstoff. An der Außenhaut kondensiert die Feuchtigkeit in der Luft, es bildet sich Eis. Und dieses Ungetüm zischt und faucht. Man hat fast das Gefühl, das ist irgendwie so ein wildes Tier, was da jetzt festgehalten wird und drauf wartet, loszustürzen. Also das war so mein Eindruck. Dann geht man in diesen Lift, fährt da hoch und dann steigt man ein. Dann sind natürlich einige Checks zu machen. Das dauert bis zum Abheben. Und man schließt das Visier von seinem Druckanzug in den Helm. Und dann kommt der Moment der Zündung, auf den man so lange hingefiebert hat. Und das ist dann auch so ein Moment, wo man sich sagt, also okay, bisher war das ja alles Vorbereitung. Aber jetzt geht's endlich los. Und das ist sehr beeindruckend. Die letzten Sekunden werden gezählt. Die Triebwerke der ersten untersten Stufe der gewaltigen Saturn-Rakete beginnen zu feuern. 15. Vor den Augen der Zuschauer bahnen sich die gewaltigen Feuerschwaden aus den Triebwerken mit gewaltiger Kraft ihren Weg und heben zunächst fast unmerklich die monströse Rakete in die Luft. Liftoff! We have a liftoff! Um genau 14.32 Uhr steigt Apollo 11 vom Startkomplex 39A auf dem Raumfahrtgelände Cape Kennedy in den Himmel. Ein unbeschreiblicher Jubel bricht aus. Ganz oben, in der Spitze der Rakete, wo die Kommandokapsel untergebracht ist, werden die drei Astronauten durch die hohe Beschleunigung in ihre Liegen gepresst. Nach 2 Minuten 42 Sekunden zündet die zweite Stufe. 9 Minuten später sind die Astronauten mit Hilfe der dritten Stufe bereits in der Erdumlaufbahn und empfinden das angenehme Gefühl der Schwerelosigkeit. Der Lärm, der beim Start entsteht, ist unglaublich. Es ist nicht nur der Lärm, der von der Rakete selbst kommt, sondern besonders die Reflexionen vom Boden, die es schwierig machen, irgendetwas außer Lärm zu hören. Erst nach circa 30 Sekunden, wenn man aus dem Reflexionsbereich herauskommt, hört man besser und konzentriert sich auf den sehr wackeligen Flug, in dem man durchgerüttelt wird, bis die zweite Stufe zündet. Thomas Reiter hat den Moment des Starts der Rakete 30 Jahre später etwas anders erlebt. Er beschreibt die einzelnen Phasen eines Weltraumfluges so. Also man hört von diesem infernalischen Lärm, hört man in der Kapsel eigentlich nichts. Das vibriert so ein bisschen, wenn die Triebwerke, wenn die Turbopumpen gezündet werden und dann hebt die Rakete ab. Und so im ersten Moment ist es also keine hohe Beschleunigung. Ja, das kommt einem vor so ein bisschen, ich möchte mal sagen, wie beim Jahrmarkt, wenn man da in so manchen Fahrgeschäften, also vielleicht ein bisschen fast eher vergleichbar, wie wenn man im Aufzug steht, der wirklich mal ein bisschen flotter losfährt. Aber dann nimmt die Beschleunigung doch sehr schnell zu auf ungefähr das 3,5-fache der Erdbeschleunigung. Ja, das heißt, man wird dem 3,5-fachen seines Gewichtes in den Sitz gepresst. Nach wenigen Sekunden geht diese Rakete schon durch die Schallmauer und es dauert keine 9 Minuten, bis man im Orbit ist. Also 8 Minuten und 50 Sekunden. Nach 2 Minuten trennt sich die erste Stufe, also die Seitenblöcke besser gesagt. Das gibt dann immer so einen kräftigen Ruck, weil die Beschleunigung, die hatte ich gerade gesagt, geht etwa auf 3,5 G hoch. Und wenn diese Stufen abgesprengt werden, dann geht die wieder ruckartig ein bisschen runter, so auf 1,5 G und steigt dann wieder an. Und das passiert dreimal. Und beim letzten Mal trennt sich dann eben die Kapsel von der Oberstufe. Das gibt nochmal einen kräftigen Ruck. Und dann ist Schwerelosigkeit. Ja. Das heißt, man kommt von diesen 3,5 G, die einen in den Sitz pressen, kommt man dann direkt in die Schwerelosigkeit. 14.43 Uhr. Das Raumschiff erreicht eine elliptische Erdumlaufbahn in einer Höhe von 200 Kilometer. Auf diesem Orbit bleibt Apollo 11 ca. 2 Stunden und 20 Minuten. 17.16 Uhr. Apollo 11 hat zu diesem Zeitpunkt die Erde 1,5-mal umrundet. Mit der 100 Tonnen Schubkraft der Triebwerke wird das Raumschiff aus der Erdumlaufbahn auf die Flugbahn Richtung Mond gebracht. 17.48 Uhr. Das Manöver zur Abtrennung der letzten Stufe der Saturn-Trägerrakete und das Kopplungsmanöver mit der Mondlandefähre beginnt. Um 17.57 Uhr ist das Manöver erfolgreich abgeschlossen. Anschließend werden die Systeme des Raumschiffs Columbia und der Mondfähre Eagle verbunden und zwischen dem Mutterschiff und der Fähre ein Druckausgleich hergestellt. Um 18.42 Uhr werden das Raumschiff und die letzte Stufe der Trägerrakete durch eine Sprengung endgültig voneinander getrennt. Apollo 11 hat nun die Hälfte der Strecke zum Mond zurückgelegt. Das Raumschiff ist jetzt 192.000 Kilometer von der Erde entfernt. 19. Juli 1969, 0 Uhr. Apollo 11 schwenkt auf eine elliptische Bahn um den Mond ein. 8 Tage werden die Astronauten an Bord der Columbia verbringen. Das Leben hier unterscheidet sich sehr von dem Leben auf der Erde. Es ist extrem eng, der Proviant ist begrenzt. Die Astronauten haben keinen Kontakt zu Freunden und Familie. Doch der größte Unterschied ist, es gibt keine Schwerkraft im Weltraum und dies beeinflusst alles. Die Zusammenarbeit, das Essen und das Schlafen. Alles, was nicht festgebunden wird, schwebt sofort auf und davon. Die Astronauten haben Jahre des Trainings für den Umgang mit der Schwerelosigkeit verbracht. Dieses Gefühl der Schwerelosigkeit ist einfach fantastisch. Und das, was vielleicht hier auf der Erde der Sache so ein bisschen nahe kommt, ist, wenn man taucht. Ja. Man spürt beim Tauchen zwar immer noch die Schwerkraft. Also wenn man mal so unter Wasser ist, kann man ja auch einfach mal eben Luft anhalten und sich einfach so im Wasser treiben lassen. Ja, dann nimmt der Körper ja so eine ganz entspannte Haltung ein. Also das kommt am nächsten an das Gefühl der Schwerelosigkeit, weil da oben haben sie, ist wirklich, sie merken ihr Gewicht nicht. Es ist im Prinzip Geist und der Körper ist einfach mit dabei. Während der 8 Tage ihrer Reise zum Mond müssen die Astronauten natürlich auch etwas essen und trinken. Die meiste Nahrung auf der Apollo 11 Mission wird gefriergetrocknet. Verpackt ist es in verschweißte Plastikbeutel. Um es zuzubereiten, fügen sie heißes Wasser durch eine kleine Öffnung mit einer Düse hinzu. Warten ein paar Minuten und dann drücken sie sich das Essen einfach in den Mund. So gibt es zum Beispiel Steak mit Gemüse, Hackbraten, Ananaskuchen, Schokoladenpudding, Schokoladenbrownies und zum Frühstück Cornflakes mit Milch. Das Essen der Astronauten hat sich auch heute nicht sonderlich geändert. Da ist dann das Essen in so Tüten verpackt. Das wird dann auch in so einem speziellen Ofen zwischen so Wärmplatten wird es aufgewärmt. Dann schneidet man diese Tüte oben auf. Ja, das ist dann dehydriert und da wird ein bisschen warmes Wasser reingespritzt. Ja, dann lässt man das so 5 Minuten aufquellen und dann kann man das halt da rauslöffeln. Da gibt es zum Beispiel Shrimps mit einer scharfen Soße. Das hat super geschmeckt. Mir läuft heute noch das Wasser im Mund zusammen. Die sind auch dehydriert oder gefriergetrocknet, muss man sagen. Es schmeckt wirklich, wirklich gut. Die Schwerkraft ist überall ein Thema im Weltraum, auch während die Astronauten schlafen. Bevor sie schlafen gehen, schnallen sich die Astronauten auf Schlafstützen, um sicherzustellen, dass sie nicht im Raumschiff herumschweben und mit irgendetwas zusammenkrachen. Das Schlafen in der Schwerelosigkeit fand ich wirklich ganz toll, weil man kann ja nicht irgendwie auf dem Rücken liegen, man kann sich nicht irgendwo das Genick verdrehen, weil man das Kissen irgendwie falsch hatte. Man spürt ja sein Gewicht nicht. Und deshalb habe ich da oben wirklich ganz hervorragend geschlafen. Dann gibt es noch einen interessanten Effekt, wenn man dann das Licht ausgeschaltet hat und es dunkel, man schließt die Augen, dann sieht man plötzlich so Blitze vor den Augen. Das sind Effekte durch die kosmische Strahlung. Und wer dann Probleme hätte einzuschlafen, kann halt statt Schäfchen diese Lichtblitze zählen und schläft dann wunderbar ein. An Bord der Columbia gibt es eine Menge zu tun. Jeden Tag führt die Crew Sicherheitsprüfungen und Experimente durch. Sie filmen Live-Übertragungen mit Blick auf die Erde aus dem Weltraum und sie filmen sogar das Leben im Inneren des Raumschiffs. Jeden Morgen werden sie von Mission Control, der Bodenstation in Houston, Texas, geweckt und ihnen werden die Nachrichten des Tages von der Erde berichtet. Auch jeden Abend ruft Mission Control nochmal an und wünscht den Astronauten eine gute Nacht. Am 5. Tag der Mission steigen Neil Armstrong und Buzz Aldrin dann endlich in die Mondlandefähre Eagle und beginnen ihren Sinkflug zum Mond. Michael Collins bleibt indes alleine in der Columbia zurück. We're now 2 minutes 53 seconds from reacquiring the spacecraft. 20. Juli 1969, 18.47 Uhr. Die Landefähre mit Buzz Aldrin und Neil Armstrong an Bord wird vom Mutterschiff abgetrennt. 20.08 Uhr. Das Triebwerk der Mondfähre wird erstmals gezündet. Der Abstieg zum Mond beginnt. Die Mondlandefähre befindet sich jetzt 15,7 Kilometer über der Mondoberfläche. Roger, 21.05 Uhr. Mit der Zündung der Landetriebwerke beginnt nun die Bremsphase. Die Sinkgeschwindigkeit wird fortwährend gedrosselt. Um 21.14 Uhr befindet sich Eagle noch 4 Kilometer von der geplanten Landestelle entfernt. Es ist ein steiniger Sinkflug. Zunächst gehen eine Reihe von Alarmen los, als der Computer überlastet wird. Mission Control steht kurz davor, die Mission abzubrechen. Dann entdeckt Armstrong, dass sie etwa 4 Meilen entfernt von ihrem Ziellandeplatz sind. Schlimmer noch, sie werden geradewegs auf ein Feld von Felsbrocken geleitet, die das Raumschiff zerstören könnten. Armstrong übernimmt die Steuerung vom Autopiloten und bremst, auf der Suche nach einem geeigneteren Ort für die Landung. Mission Control warnt ihn, dass ihm nur 60 Sekunden Kraftstoff übrig bleiben. 60 Sekunden. Warnlicht ist an. 60 Fuß. Down 2.5. Unter 2.5. 2 vorwärts. Forward. 2 vorwärts. Forward. Gut so. 40 feet down, 2.5. 30 Fuß. Picking up some dust. 2.5 unter. 30 feet, 2.5 down. Schwacher Schatten. Take shadow. 4 forward. 4 vorwärts. 4 forward, drift into the right a little. Ready? 3.5. Nach rechts. 30 seconds forward. Just... Okay. 1.5 runter. Ready? Contact light? Leichter Kontakt. Okay, engine stop. Okay. ATA at a deep end. Triebwerk stopp. Modulkontrolle, beide auf Automatik. Hauptschalter Triebwerk aus. We copy you down, Eagle. Wir bestätigen, ihr seid unten, Eagle. Atemlos beobachten sie, wie Armstrong die Eagle sicher nach unten bringt, mit weniger als 30 Sekunden Kraftstoff. Das war knapp, aber jetzt sind sie auf dem Mond. Houston? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Der Adler ist gelandet. Das war eine ganz wichtige Aussage. The Eagle has landed. Das war die Bestätigung für das Erreichen des Ziels, das Präsident Kennedy gesetzt hatte. Und für das wir fast ein Jahrzehnt lang gekämpft hatten. In Ordnung, Tranquility. Wir bestätigen, ihr seid auf dem Boden. Bei Jungs hier unten sind schon blau angelaufen. Aber jetzt atmen wir wieder. Vielen Dank. Thank you. 21.17 Uhr. Die Landefähre ist gelandet im Meer der Ruhe, Mare Tranquillitatis, etwa 6,4 Kilometer vom vorausberechneten Ort entfernt. 21. Juli 1969, 0.43 Uhr. Nach einer Pause beginnen Aldrin und Armstrong damit, die Schutzanzüge für den ersten Spaziergang auf dem Mond anzulegen. 3.49 Uhr. Die Ausstiegsluke der Landefähre wird geöffnet. Um 3.54 Uhr beginnt die Fernsehübertragung zur Erde. Während der nächsten 2 Stunden werden schwarz-weiße Bilder zur Erde gesendet und von über 700 Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt bestaunt. Die erste Direktübertragung vom Mond. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, Neil, wir sehen dich die Leiter runterkommen. Okay, I just checked. Okay. Ich habe gerade ausprobiert, ob ich wieder zurück auf die erste Leitersprosse komme. Man muss nur einen ordentlichen Satz machen. Roger, we copy. That's a pretty good little jump. I'm at the foot of the ladder. Die Landefüße der Fähre sind nur etwa 1 bis 2 Zoll tief eingesunken. Obwohl die Oberfläche aus der Nähe betrachtet sehr, sehr feinkörnig erscheint. Ich werde jetzt das Lamm verlassen. 3.56 Uhr. Als erster Mensch betritt Neil Armstrong mit dem linken Fuß zuerst den Mond und richtet seine historischen Worte an die Welt. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Uhr 23. Die Astronauten enthüllen eine 22,5 mal 19 cm große Metallplakette. Sie trägt, mit den Unterschriften der Astronauten und des US-Präsidenten versehen, die Inschrift: Hier setzten Menschen vom Planeten Erde zum ersten Mal ihren Fuß auf den Mond. Im Juli 1969 nach Christi Geburt. Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit. Zudem stellen sie eine amerikanische Flagge auf. Auch wenn stets die friedliche Bedeutung der Mission betont wird, so ist es doch ein Triumph der USA über die UdSSR und der endgültige Sieg im Wettstreit um die Vorherrschaft im Weltraum. Aber wir wussten auch, dass wir nicht hier wären, hätte es nicht die Arbeit der sowjetischen Mitstreiter gegeben. Wir zeigten unsere Anerkennung, indem wir eine Medaille für sie auf dem Mond hinterließen. Und wir hinterließen eine Medaille für unsere Kameraden der Apollo 1, die unseren Erfolg nicht miterleben konnten. Das war ein sehr emotionaler Moment. Houston ruft Armstrong und Aldrin. Es wartet ein besonderer Anruf auf die ersten Menschen auf dem Mond. Der amerikanische Präsident Richard Nixon ruft aus dem Weißen Haus in Washington an. Vor den staunenden Augen von Millionen von Zuschauern. Hallo Neil und Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. Ich rufe Sie aus dem Oval Office im Weißen Haus an. Das ist sicher der bedeutendste Anruf, der jemals getätigt wurde. Mir fehlen die Worte, um zu sagen, wie stolz ich auf Sie bin. Dank dessen, was Sie getan haben, ist der Himmel ein Teil unserer Welt geworden. Für einen unbezahlbaren Moment in der gesamten Geschichte der Menschen sind alle Menschen auf dieser Erde wirklich eins. Eins in ihrem Stolz auf das, was sie getan haben, und eins in unseren Gebeten, dass sie sicher auf die Erde zurückkehren. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist eine große Ehre und ein Privileg für uns, hier zu sein, nicht nur die Vereinigten Staaten zu repräsentieren, sondern die Menschen friedfertiger Nationen, Menschen mit einer Vision für die Zukunft. Nach diesem Telefonat nehmen sich die Astronauten Zeit für den wissenschaftlichen Teil der Mission. 15 Beutel mit Bodenproben werden von ihnen gesammelt. 5.36 Uhr. Die Astronauten stellen einen Laserstrahlreflektor auf, der einer exakten Entfernungsmessung zwischen Erde und Mond dient, und ein Seismometer für die Messung von Mondbeben. Es kam mir plötzlich in den Sinn, dass diese kleine Erbse, schön und blau, die Erde war. Ich hob meinen Daumen und schloss ein Auge, und mein Daumen verdeckte den Planeten Erde. Ich fühlte mich nicht wie ein Riese, ich fühlte mich sehr, sehr klein. Und dann wäre da noch der zweite Teil von John F. Kennedys Erklärung vor 8 Jahren. Und wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. Die Rückreise steht an. 5.57 Uhr. Aldrin klettert zurück in die Landefähre. 12 Minuten später folgt ihm Armstrong. Der Ausflug auf den Mond ist beendet. Insgesamt 2 Stunden und 32 Minuten sind die beiden auf dem Mond umherspaziert. Nach ein paar Stunden Pause beginnen die beiden Astronauten mit den Vorbereitungen für den Rückweg vom Mond. 18.54 Uhr. Die Antriebssysteme der Landefähre werden gezündet. Nach 7 Minuten und 20 Sekunden erreicht Eagle die vorausberechnete Mondumlaufbahn. 22.35 Uhr. Die Mondlandefähre dockt an das Raumschiff an. Um 23.30 Uhr verlässt Armstrong als letzter die Landefähre. Sie wird um 0.40 Uhr vom Raumschiff abgetrennt und den unendlichen Weiten des Weltraums überlassen. Nun befinden sich unsere drei Helden auf ihrer Rückreise zur Erde. Am 24. Juli 1969 bereitet sich das Raumschiff der Apollo 11 auf seine Landung auf der Erde vor. 17.22 Uhr. Das Servicemodul des Raumschiffs wird vom Kommandomodul getrennt. Um 17.35 Uhr erfolgt der Eintritt in die Erdatmosphäre. Am Wärmeschild der Kapsel treten Temperaturen von 2800 Grad Celsius auf. Auch im Innern der Kommandokapsel herrschen mit 40 Grad tropische Temperaturen. Kein Wunder, denn auf einer Strecke von knapp 110 Kilometern muss die Kapsel von 40.000 Stundenkilometer auf nur 30 Stundenkilometer gedrosselt werden. 7.300 Meter über der Erde öffnet sich der erste Bremsfallschirm. 17.51 Uhr. Die Columbia landet mit Hilfe der Bremsfallschirme wohlbehalten, ca. 950 Seemeilen südwestlich von Hawaii im Pazifik. Die Reise zum Mond hat damit 8 Tage, 3 Stunden, 17 Minuten und 22 Sekunden gedauert. Und die Welt ist sprachlos. Auch der damals 11-jährige Thomas Reiter ist beeindruckt und schreibt seinem Idol Neil Armstrong einen Brief. Ich wollte ihm und dem Buzz Aldrin einfach gratulieren. Was die da gemacht hatten, das hat mich so überwältigt. Und der zweite Grund war, ich hatte ihn um so ein Badge gebeten, also um so ein Missionsemblem. Und habe dann auch geschrieben, also wenn das was kostet, soll er mich das wissen lassen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem großen Erfolg. Der Brief ist zwar ein bisschen spät, aber es dauert halt eine ganze Zeit, bis ich Ihre Adresse bekam. Ich freute mich ebenso wie Sie, als Sie die Oberfläche des Mondes betraten. Wie gerne wäre ich dabei gewesen. Dafür sah ich aber die Direktübertragung. Nun hätte ich 2 Wünsche. Bitte schicken Sie doch ein Autogramm von Ihnen, Herrn Aldrin und Herrn Collins. Und wenn es möglich ist, sogar solch ein Abzeichen, welches Sie auf Ihrem Raumanzug trugen. Wenn es Geld kostet, dann schreiben Sie mir. Viele Grüße. Thomas Reiter, 11 Jahre. Ich habe meinem Vater den Brief gezeigt und er sagte, da hast du dich doch verschrieben. So, und dann hat er gesagt, du kannst doch nicht an den Neil Armstrong mit dem Fehler schreiben, das schreibst du jetzt nochmal. Gut, ich habe den Brief nochmal geschrieben. Diesen Brief hatten wir an eine Illustrierte, an die Redaktion geschickt. Ich habe gedacht, die wissen, an wen man das da in der NASA schicken muss. Den Brief mit den Schreibfehlern behält sein Vater und bewahrt ihn als Andenken auf. In den folgenden Wochen wartet Thomas sehnsüchtig auf eine Antwort seines Idols, Neil Armstrong. Vergeblich. Zurück zu Hause werden die Astronauten wie Helden gefeiert, mit zahlreichen Reden, Paraden, Interviews und Touren durchs ganze Land. Der Präsident verleiht ihnen die höchste zivile Auszeichnung der Nation, die Presidential Medal of Freedom. Der wichtige Erfolg von Apollo war es, zu demonstrieren, dass die Menschheit nicht für immer an diesen Planeten gebunden ist und unsere Visionen weitergehen und dass unsere Möglichkeiten unbegrenzt sind. Neil Armstrong arbeitet nach seiner abenteuerlichen Reise zum Mond noch einige Jahre weiter für die NASA, wird dann ein Universitätsprofessor und geht schließlich in die Privatwirtschaft. Er meidet die große Öffentlichkeit, gibt selten Interviews, will nicht den Rummel um den ersten Menschen auf dem Mond. Ich möchte keine Anerkennung für eine einzelne Sache, sondern für das, was ich Tag ein, Tag aus getan habe. Bis zu seinem Tod am 25. August 2012 lebt er auf seiner Farm in Ohio. 5 weitere Apollo-Missionen zum Mond wurden noch von Astronauten durchgeführt. Die letzte im Jahr 1972. Seitdem war kein Mensch mehr dort. Selbstverständlich geht die Entwicklung der Raumfahrt nach dem Apollo-Raumfahrtprogramm weiter. Mit Salyut 1 bringen die Sowjets am 19. April 1971 die erste Raumstation in die Erdumlaufbahn. 1981 fliegt der US-amerikanische Space Shuttle Columbia als erste Raumfähre ins Weltall. Bis auf die abgeworfenen Treibstofftanks kehrt sie komplett zur Erde zurück und kann wiederverwendet werden. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des Kalten Krieges 1989 einigen sich die Amerikaner und die Russen schnell auf mehr Kooperation im All, um so die immensen Kosten für teure Missionen beider Länder zu sparen. Im Frühjahr 1986 startet die Sowjetunion die Raumstation Mir, die 15 Jahre lang als Weltraumlabor in Betrieb war. Sie wird im November 2000 durch die erste internationale Raumstation ISS abgelöst. Daran ist erstmals auch die Europäische Weltraumagentur ESA mit 8% beteiligt. Thomas Reiter wird erster deutscher ESA-Astronaut, der erstmals 1995 für ein halbes Jahr auf der Mir arbeitet und dann 10 Jahre später, 2006, auch auf der ISS ein halbes Jahr verbringt. Was Astronauten auf einer Raumstation für Aufgaben haben, erklärt er so. Ja, wir arbeiten da für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen möglichen Disziplinen. Also da geht es darum, zum Beispiel Forschung im Bereich der Medizin zu machen, weil der menschliche Körper, wenn der in die Schwerelosigkeit kommt, dann reagiert er da drauf. Dann gibt es natürlich biologische Experimente. Pflanzen wachsen in der Schwerelosigkeit in einer ganz seltsamen Art und Weise. Die bilden solche Spiralen, sind biochemische Prozesse, die dahinter stehen. Und da möchte man erstmal das grundsätzliche Verständnis haben. Und dann geht es beispielsweise auch darum, Nutzpflanzen beispielsweise resistenter gegen Trockenheiten zu machen. Also da gibt es eine Vielzahl von hochinteressanten Themen. Und dann muss man natürlich, wie in jedem großen Gebäude und auch zu Hause, natürlich schauen, dass das Haus läuft, dass die Heizung funktioniert, dass der Strom da ist, dass der Herd funktioniert. Ja, wenn zu Hause die Heizung kaputt geht, dann ruft man halt einen Heizungstechniker an. Da sagt er, ja, ich komme heute Mittag oder morgen vorbei. Das muss man dort oben alles selbst machen. Und das macht dann eben auch den Reiz dieser Tätigkeit aus. Während seines ersten Aufenthalts auf der Mir 1995 unternimmt Thomas Reiter als erster deutscher Raumfahrer insgesamt 2 Außenbordeinsätze. Nur mit einem Raumanzug geschützt, steigt er aus der Raumstation und arbeitet direkt im Weltraum. Also so ein Außenbordeinsatz ist wirklich auch dann nochmal ein Schritt mehr, ja, denn näher kann man dem Weltraum nicht sein. Man hat dort draußen natürlich noch einen viel besseren Ausblick. Ja, man hat wirklich das gesamte Gesichtsfeld und sieht dann unter, über, unter, neben sich. In der Schwerelosigkeit spielt ja oben, unten keine Rolle. Sieht man die Kontinente vorbeiziehen. Man schwebt da 400 Kilometer über der Erdoberfläche mit fast 28.000 Stundenkilometer. Kein Lufthauch, ja, man denkt so beim Auto Fenster aufmachen, bei 100 die Nase in den Wind stecken. Da oben mit dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit, es ist einfach nichts da, ja. Und wenn man sich dann mit dem Rücken mal zu der Raumstation dreht, also diese Behausung dann erstmal gar nicht mehr sieht, das ist einfach überwältigend. Dann denkt man, man träumt, ja, weil das unheimlich schwer zu fassen ist. Man versucht, diese Eindrücke dann so gut es geht aufzunehmen. Man hat nicht viel Zeit, um sich die Gegend anzuschauen, weil man hat ein sehr intensives Arbeitsprogramm. Und man muss auch sagen, dass die Arbeit in den Raumanzügen sehr, sehr anstrengend ist. Denn man ist zwar in der Schwerelosigkeit, um den Raumanzug herum herrscht Vakuum, aber in dem Raumanzug ist natürlich ein Druck. Ja, man muss ja atmen. Ja, wenn Sie da drin stecken und Sie wollen nur irgendetwas greifen mit dem Handschuh, dann müssen Sie erstmal Kraft aufwenden, um diesen Handschuh zu verbiegen. So als würden Sie mit Hanteln arbeiten. Das ist wirklich vergleichbar mit harter körperlicher Arbeit. Und wenn Sie dann nach 6 Stunden zurückkommen, dann merken Sie, was Sie gearbeitet haben. Also es ist ein tolles Gefühl, wenn Sie nach so einem Außenbordeinsatz dann zurück in der Station sind und dann begibt man sich irgendwann zur Ruhe und guckt dann nochmal so zum Fenster raus und sagt, warst du da wirklich draußen? Also es kommt einem so vor, als sei das fast ein Traum gewesen. Neben den Außenbordeinsätzen hat Thomas Reiter aber noch ein anderes Highlight im Weltraum erlebt, denn er hat von einem ganz besonderen Menschen dort oben Post erhalten. Meine Frau, die war während meiner Zeit an der Raumstation Mir zusammen mit meinem Sohn im Sternstädtchen und natürlich hatten die da gute Kontakte auch zu den Kollegen von der NASA. Und bei irgendeinem Treffen hatte sie dann einem der NASA-Kollegen mal davon erzählt, dass ich als kleiner Junge so einen Brief an den Neil Armstrong geschrieben habe, den mein Vater da aufgehoben hat. Und dann sagt er, ja, das muss doch möglich sein, den an das Büro von dem Neil Armstrong weiterzuleiten. Und das hat dann meine Frau von meinem Vater eine Kopie von dem Brief bekommen. Und dann haben die über diese NASA-Kollegen das tatsächlich an das Büro von dem Neil Armstrong weitergeleitet. Und während ich an Bord der Mir-Station war, hat auch das amerikanische Shuttle im November 1995 war, das hat angedockt und dann kam der Kommandant und sagte, ihr Thomas, wir haben was für dich, komm doch mal rüber ins Shuttle. Und dann zeigen wir dieses Fax, was sie bekommen haben. Das Shuttle hat also tatsächlich einen Fax. Und da war diese Antwort von dem Neil Armstrong drauf, der sagte, ja, es tut mir leid, dass die Antwort so lange gedauert hat, aber ich freue mich, dass bei Ihnen dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gegangen ist und alles Gute, und hat halt unterschrieben. Und das war natürlich ein ganz besonderer und auch bewegender Moment, weil ich hatte das schon total vergessen. Ja. Ich hätte an alles gedacht, nur nicht nach so langer Zeit tatsächlich eine Antwort auf diesen Brief noch zu erhalten. Als Neil Armstrong den Mond betrat, sah es erstmal so aus, als könnten nur Amerikaner oder Russen Astronauten werden. Heute gibt es auch europäische, chinesische, brasilianische, japanische, israelische und indische Astronautenprogramme. Doch was muss man tun, um Astronaut zu werden? Als erstes mal sich die Begeisterung dafür zu halten. Also das ist erstmal wichtig, da mit in Kontakt zu bleiben. Dann ist es natürlich wichtig, in der Schule sich so ein bisschen für die Naturwissenschaften zu interessieren. Also Mathe, Physik, Chemie gehört dazu. Es hören genauso die Sprachen dazu. Und man sollte mindestens eine Fremdsprache gut können. Also Englisch ist klar. Und wenn es geht, vielleicht noch eine zweite, ist nicht zwingend erforderlich. Dann muss man es eben so wie ich im Training lernen. Man macht viel Sport in der Ausbildung, man muss fit sein, muss gesund sein. Und dann gehört es auch dazu, dass man ein guter Teamplayer ist. Also so jemand, der alles alleine machen will, alles selbst machen will, nicht mit anderen zusammenarbeiten kann, der ist da fehl am Platz. Man muss wirklich gut im Team arbeiten können, weil all das, was man in der Ausbildung macht und dann natürlich erst recht an Bord der Raumstation, das macht man im Team. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit. Und damit hat man dann schon natürlich die guten Voraussetzungen. Dann gibt es halt hin und wieder solche Auswahlverfahren und man kann nicht nur sagen, bewerbt euch drauf. Und wie sieht die Zukunft der Raumfahrt heute aus? Tatsächlich steht eine Rückkehr zum Mond an. Fast 50 Jahre nach Ende der letzten Apollo-Mission wird wieder eine Expedition zum Mond geplant. Also der Mond, so sagen unsere Wissenschaftler, ist gewissermaßen Geschichtsbuch unseres eigenen Planeten, weil er wurde wohl so vor 3,5 Milliarden Jahren durch einen Einschlag von großen Meteoriten aus der Erde herausgeschlagen. Und dieser Zustand ist gewissermaßen eingefroren worden. Und deshalb ist das für die Wissenschaftler heute so von großem Interesse, das noch intensiver zu untersuchen, weil das eben viele Rückschlüsse auf die Entwicklung unseres eigenen Planeten ermöglicht. Also es gibt bei der ESA Aktivitäten, zusammen in Kooperation mit Russland eine Mission 2019 durchzuführen. Die soll an dem Südpol des Mondes landen und hat einen Bohrer dabei, der bis in eine Tiefe von 2 Metern bohren soll. Denn man vermutet, insbesondere an den Polarregionen, dass unter der Oberfläche dort Wassereis sein kann. Und wenn man das tatsächlich dort nachweisen würde, das wäre natürlich eine Sensation, weil das könnte dann eine Ressource sein, um eine permanente Mondstation aufzubauen. Und man könnte dann tatsächlich den Mond auch als Sprungbrett für weitere Missionen in die Tiefen des Weltraums, möglicherweise dann für den nächsten Schritt zum Mars nehmen. Allerdings gibt es ein entscheidendes Problem für zukünftige Raumfahrtpläne. Über 50 Jahre Raumfahrt haben den Weltraum zu einer riesigen Müllkippe gemacht. Es kommt immer wieder zu verheerenden Zusammenstößen von Satelliten, da die Satellitenbahnen schon ziemlich voll sind. Derzeit arbeiten Ingenieure in China und Deutschland an einer kosmischen Müllabfuhr. Ausgediente Satelliten, Weltraumschrott und ziellose Einzelteile sollen weggeräumt oder gezielt zum Absturz gebracht werden. Ob dieses Projekt aber tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, steht derzeit noch in den Sternen. Als im Juli 1969 Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat, ahnte noch niemand, wie sich die Zukunft der Weltraumforschung weiterentwickeln würde. Bleibt abzuwarten, was wir Menschen noch im Weltraum entdecken werden. Bis dahin lohnt sich ein Blick auf den Mond. Denn dort hat vor fast 50 Jahren mit Neil Alden Armstrong der erste Mensch einen erdfernen Himmelskörper betreten. Nach seinem Tod im Jahr 2012 bat Neil Armstrongs Familie im Gedenken an ihn um folgende Geste. Für diejenigen, die sich fragen, wie sie Neil Armstrong ehren, seine Leistung, seine Errungenschaft und seine Bescheidenheit anerkennen können, haben wir eine einfache Bitte. Bei eurem nächsten Spaziergang in einer klaren Nacht, wenn der Mond zu euch herunterlächelt, denkt an ihn und winkt ihm zu. Auf Wiederhören bei Audible.